Es ist ein groß Ergetzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht und wie wir es dann zuletzt so herrlich weit gebracht. Oh ja, bis an die Sterne weit. Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit 7 Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Ich bitte euch, Freund, es ist tief in der Nacht. Wir müssen es diesmal unterbrechen. Ich hätte gern noch immer fortgewacht, um so gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am Ostertage, erlaubt mir ein und andere Frage. Mit Eifer habe ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, der immerfort an schalem Zeuge klebt, mit gieriger Hand nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet. Darf eine solche Menschenstimme hier, wo Geisterfülle mich umgab, ertönen? Doch ach, für diesmal danke ich dir, dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen. Du rissest mich von der Verzweiflung los, die mir die Sinne schon zerstören wollte. Ach, die Erscheinung war so riesengroß, dass mich recht ich als Zwerg empfinde. Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon ganz nah gedüngt, dem Spiegel ewiger Wahrheit, sich selbst genoss, im Himmelsglanz und Klarheit und abgestreift den Erdensohn. Nicht darf ich dir zugleichen mich vermessen. Habe ich die Kraft, dich anzuziehen, besessen, so hatte ich dich zu halten keine Kraft. In jenem seligen Augenblicke, ich fühlte mich so klein, so groß, du stießest grausam mich zurück ins ungewisse Menschenlos. Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, dann heißt das Bessere Trug und Wahn. Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle erstarren in dem irdischen Gewühle, wenn Fantasie sich sonst mit kühnem Flug und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert. So ist ein kleiner Raum hier nun genug, wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen. Dort wirket sie geheime Schmerzen. Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh. Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu. Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, als Feuer, Wasser, Dolch und Gift. Du bebst vor allem, was nicht trifft und was du nie verlierst. Das musst du stets beweinen. Den Göttern gleich ich nicht. Zu tief ist es gefühlt. Dem Wurme gleich ich, der im Staube durchwühlt, den, wie er sich im Staube nährend lebt, des Wanderers Tritt vernichtet und begräbt. Ist es nicht Staub, dass diese hohe Wand aus 100 Fächern mir verenget, der Trödel, der mit 1000-fachem Tand in dieser Mottenwelt mich dränget? Hier soll ich finden, was mir fehlt. Soll ich vielleicht in 1000 Büchern lesen, dass überall die Menschen sich gequält, dass hier und da ein Glücklicher gewesen? Du Altgerät, das ich nicht gebraucht. Du stehst nur hier, weil ich meinen Vater brauchte. Die alte Rolle, du wirst angeraucht, so lang an diesem Pult die trübe Lampe schmauchte. Weit besser hätte ich doch mein Weniges verprasst, als mit dem Wenigen belastet hier zu schwitzen. Was du ererbt, von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen. Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle? Ist jenes Fläschchen dort